Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Zerbst, den 7. August 94. Es ist traurig, dass du nicht wagen kannst, bis Leipzig zu reisen, noch gebe ich die Hoffnung nicht ganz auf, dich dort zu sehen. Wir bleiben wenigstens noch eine Woche hier und unterdessen kann sich deine Gesundheit sehr bessern. Äußerstenfalls komme ich nach Weißenfels und du bestimmst den Tag vom 20. an bis zu Ende des Monats. Aber doch sollte ich glauben, dass du besser tätest, lieber noch die 4 Meilen zu reisen, um in Leipzig besseres Nachtlager und mehr Bequemlichkeiten zu haben. Schreibe mir nach Leipzig unter Kunzes Adresse. Unsere Reise war mit viel Beschwerden verbunden. Minna und Dora waren wie gewöhnlich vom Fahren krank. Wir wurden aufgehalten, irre gefahren, kamen erst zu Mitternacht ins Quartier. Emma erkältete sich und die Doktoren in Wittenberg gaben uns die tröstliche Nachricht, dass sie das Scharlachfieber bekommen würde. Du kannst dir, Minna, denken, jetzt ist alles gesund. Karl hat sich auf der Reise am besten gehalten. Ich ging über Wittenberg, weil ich diese Stadt noch nie gesehen hatte und der Weg nach Zerbst kürzer ist. Auch reut es mich nicht, Luthers Wohnstube, seinen Stuhl und Tisch, sein Grab, ein Brief von seiner Hand, ganz in dem treuherzigen Ton, der ihm eigen war, das Katheder, auf dem er disputierte, alles dies sah ich mit Vergnügen. Ich liebe solche Reliquien, auch war mir's interessant, Peters des großen Namen, von ihm selbst mit Kreide in Luthers Stube angeschrieben, zu sehen. Sonst haben die Universitätsgebäude und besonders die Bibliothek viel Klostermäßiges. Man glaubt, eine drückende Luft zu atmen. Die Gegend ist besser, als ich gedacht hatte. Dein Körner.